Sie hören einen Vortrag von Jörg Gronauer zu dem Thema Deutsche Burschenschaften und die extreme Rechte, vorgetragen in der Veranstaltungsreihe 2008 der Jugendinitiative gegen Rassismus und Antisemitismus und der DGB-Jugend Regensburg. Ja, das, was ich sagen möchte, das gliedert sich grob in zwei Teile. Zuerst, im ersten Block, möchte ich eingehen auf Studentenverbindungen insgesamt. Es ist so, dass die Studentenverbindungen untereinander eine Reihe von Unterschieden haben. Das ist auch wichtig, die festzuhalten. Es ist allerdings auch so, dass es eine ganze Reihe von Gemeinsamkeiten gibt, die alle Studentenverbindungen teilen. Das ist völlig logisch, denn sonst würde es ja überhaupt keinen Sinn ergeben, von Studentenverbindungen als gemeinsamen Begriff zu reden. Das möchte ich am Anfang machen. Und innerhalb von diesem Block soll dann auch deutlich werden, welche Rolle die Burschenschaften spielen, eine spezielle Sorte von Studentenverbindungen. Um Burschenschaften und dann vor allem auch um die Kontakte zur extremen Rechten, beziehungsweise um deren Kontakte zur extremen Rechten, darum wird es dann in dem zweiten Block gehen. Jo, also zum ersten Block, zu den Unterschieden und Gemeinsamkeiten von Studentenverbindungen. Es gibt eine ganze Reihe von unterschiedlichen Studentenverbindungen. Es gibt die bekannten Burschenschaften, es gibt aber auch zum Beispiel Sängerschaften, es gibt katholische Verbindungen, es gibt protestantische Verbindungen, es gibt Sängerschaften, habe ich schon genannt, es gibt Chors, es gibt Landsmannschaften, Turnerschaften, eine ganze Reihe von unterschiedlichen Sorten von Studentenverbindungen. Worin die sich unterscheiden, dazu komme ich gleich, aber zuerst mal möchte ich jetzt zu den Gemeinsamkeiten kommen. Es gibt nämlich eine ganze Reihe von Gemeinsamkeiten, die alle Studentenverbindungen teilen, und das ist deswegen wichtig, weil ganz häufig Mitglieder von relativ gemäßigten Verbindungen sagen, ja, bei den Burschenschaften, da gibt es ja Wüste, Auswüchse nach rechts und Kontakte zu Rechtsextremen, aber wir sind ja gemäßigte Verbindungen, wir sind was völlig anderes, wir haben überhaupt nichts mit denen zu tun. Stimmt nicht. Alle Verbindungen haben bestimmte Gemeinsamkeiten, die sie miteinander teilen. Und die kann man sich am besten klar machen, wenn man sich vergegenwärtigt, wie so praktisch die Verbindungsbiografie aussieht, die einer durchläuft, der in eine Studentenverbindung eintritt. Ich sage bewusst immer der, denn zu 95%, noch ein bisschen mehr, nehmen Studentenverbindungen nur Männer auf. Aber dazu gleich auch noch mehr. Wenn man in eine Studentenverbindung eintritt, dann lernt man sofort das erste Charakteristikum kennen, was alle Studentenverbindungen miteinander teilen. Das ist nämlich, dass man nicht einfach so eintritt wie bei einem Sportverein und dann vollgültiges Mitglied ist, sondern man tritt erstmal ein und dann muss man erstmal lernen. Wenn man eintritt in eine Studentenverbindung, dann ist man ein sogenannter Fuchs. Das ist der Begriff für diejenigen, die gerade eingetreten sind, für ein oder zwei Semester lang. Und ein Fuchs muss lernen, welche Sitten und Gebräuche in seiner Verbindung üblich sind. Er muss lernen, welche Tradition seine Verbindung hat, zum Teil auch welche politische Tradition seine Verbindung hat. Er muss sich also an den Vorgaben ausrichten, die die Verbindung ihm macht. Das ist ein ganz wichtiges Moment. Das ist nämlich das Moment, was den strukturellen Konservatismus von Studentenverbindungen ausmacht. Es ist nicht so, dass in der Studentenverbindung das gemeinsame Zusammenleben immer völlig neu ausgehandelt wird, sondern es gibt bestimmte Werte und Normen, die vorhanden sind und immer vorhanden bleiben werden und an die man sich anpassen muss. Dieses Moment, dass man sich eben anpassen muss an Sitten und Gebräuche und Normen, das ist das, was den strukturellen Konservatismus ausmacht. Um das ein bisschen plastischer zu machen, man kann es so ein bisschen schon sehen, wenn man sich das Erscheinungsbild von Verbindungsstudenten anschaut. Die laufen nicht alle, aber doch sehr viele rum, wie die Herren hier auf diesem Bild, nämlich mit diesen Kappen auf dem Kopf und mit den Bändern um den Oberkörper. Kappe und Band sind äußere Kennzeichen von farbentragenden Verbindungen. Es gibt auch welche, die nicht Farbe tragen, aber sehr viele tragen Farbe. Das heißt, es ist schon äußerlich so, dass man sich einordnen muss in das Bild, dass eine Studentenverbindung eben nach außen abgibt. Man muss sich an die Kleidungsnormen anpassen. Kannst du eine Seite machen? Das zeigt auch das nächste Bild. Da sieht man hier nochmal die beiden Herren mit Anzug und Kappe und Band. Der eine hat so eine Gamsbartkappe. Das ist gar nicht mal so uninteressant. Das verdeutlicht den völkischen Charakter von vielen Studentenverbindungen, aber da komme ich später noch drauf zu sprechen. Kannst du noch eins weitermachen? Das hier, gut, das ist jetzt ein altes Bild. Das sind Festklamotten von Verbindungsstudenten. Vielleicht noch eins weiter. Das ist jetzt ein aktuelles, ein neues Bild. Auch hier sieht man, das sind höchst ungewöhnliche Kleidungsstücke. Das sind welche, die letztlich Anfang des 19. Jahrhunderts kreiert wurden, in der Annahme, das wäre mittelalterliche deutsche Kleidung, also so eine deutsche Traditionskleidung über Jahrhunderte hinweg. Ist eine irrige Annahme, aber das hat man damals so gedacht und Verbindungsstudenten müssen zu festlichen Anlässen bis heute solche komischen Klamotten anziehen. Die Kleiderordnung ist also absolut festgeschrieben. Es ist auch so, dass jede Studentenverbindung solche Wappen hat. Jede Verbindung hat auch bestimmte Erkennungszeichen, also so ein Schrift, wie soll man sagen, so ein Schriftzug, so ein verzierte Buchstaben, das heißt Zirkel im Verbindungsjargon. Das sind eben auch bestimmte Elemente, die in Studentenverbindungen immer vorkommen. Seit ihrer Gründung, das ist in vielen Fällen zu Beginn des 19. Jahrhunderts gewesen, bis heute unverändert. Das sind äußerliche Elemente, an denen man die Traditionsverhaftung, den strukturellen Konservatismus von Studentenverbindungen sich plastisch vorstellen kann. Es ist jetzt aber nicht nur so, dass das im praktischen Umgang ist. Praktischer Umgang heißt, es ist tatsächlich so, wenn man in eine Studentenverbindung eintritt, muss man den sogenannten Comment kennenlernen. Comment ist eigentlich ein französisches Wort und heißt schlicht und einfach wie. In dem Comment, der ein festes Regelwerk ist, ist festgeschrieben, wie man sich zu verhalten hat, wenn man in die Verbindung eingetreten ist. Wie man sich zu verhalten hat gegenüber höher gestellten Personen, wann man grüßen muss, wann man nicht grüßen darf, wann man jemand zuprosten soll oder auch nicht soll, wie man sich gegenüber Damen zu verhalten hat. Damen ist der Begriff, mit dem Frauen im Verbindungsjargon durchweg bezeichnet werden. All solche Alltagsregeln sind im sogenannten Comment festgelegt. Danach hat man sich zu halten. Der Comment, und da wird es dann richtig interessant, und zwar aus einer sozialwissenschaftlichen Perspektive. Der Comment betrifft nicht nur den Alltag, sondern zum Beispiel auch Feierlichkeiten. Kannst du noch eins weitermachen? Das hier ist, ob man es glaubt oder nicht, eine Fete. Es gibt bei Studentenverbindungen auch Feten, die also wie eine gewöhnliche Fete aussehen, das haben die durchaus auch. Aber es gibt bei Studentenverbindungen immer wieder auch solche Kneipen oder Kommerse. Kneipen und Kommerse sind Feierlichkeiten, da wird halt zusammen gefeiert, die allerdings nach ganz starren Regeln, nach Riten ablaufen. Man sieht das hier, also die Herren sitzen da alle geordnet in Reihe und Glied zusammen, alle mit Bier vor sich. Es ist ganz hinten an der Wand zu erkennen ein Vorsitz. So eine Kneipe oder ein Kommerz hat einen Vorstand, der die Feierlichkeit leitet. Auch bemerkenswert. Gut, das sind nun alles recht eigentümliche Geschichten, die aber eine sozialwissenschaftliche Bedeutung haben. Die kann man besonders gut erkennen an Trinkriten. Einen Trinkritus möchte ich exemplarisch mal vorstellen. Dieser Trinkritus heißt Bierjunge, wird von den meisten Studentenverbindungen bis heute zelebriert. Ein Bierjunge geht so, beziehungsweise andersrum, ein Bierjunge tritt dann auf, wenn Verbindungsstudent A zu dem Schluss kommt, Verbindungsstudent B hat mich gerade beleidigt. Wenn also A zu dem Schluss kommt, er ist gerade von B beleidigt worden, dann sagt er zu B das Wort Bierjunge und B muss dann antworten, so sieht es der Comment vor, hängt. Also B muss das Wort hängt sagen. Dann, wenn diese sprachlichen Ausdrücke gefallen sind, fängt der eigentliche Bierjunge an. Der Bierjunge, also dieser Trinkritus, geht dann so, Verbindungsstudent A und Verbindungsstudent B stehen sich dann gegenüber, kriegen beide ein Glas Bier in die Hand, je nach Verbindung variiert das 0,3 oder 0,5, das ist unterschiedlich. Verbindungsstudent A und B kriegen beide einen Sekundanten, wie es bei einem richtigen Duell auch der Fall ist, und es gibt einen Schiedsrichter, einen unparteiischen. Dann fängt der Bierjunge an. Er fängt damit an, dass der Unparteiische einen Spruch aufsagt. Diesen Spruch müssen die beiden Bierduellanten, also die beiden, die den Bierjungen zelebrieren, mit ihrem Bierglas in der Hand nachvollziehen. Der Spruch lautet, Zitat, das Kommando zieht scharf, vom Tisch des Hauses auf den Boden, vom Boden an den Hoden, vom Hoden an den Nabel, vom Nabel an den Schnabel, senkrecht setzt an und sauft. Zitat Ende. Das ist der Spruch, den der Unparteiische vollzieht. Und sobald dieser Spruch zu Ende ist, müssen die beiden Bierduellanten ihr Bierglas leeren. So schnell wie möglich. Wer es zuerst geleert hat, hat gewonnen. Wer was verschüttet, hat verloren. Dann ist der Bierjunge meistens zu Ende, aber nicht immer. Es gibt auch Verbindungen, die, bei denen ist das so, da wird dann derselbe Ritus gerade noch mal hinten dran gehängt oder sogar noch zweimal hinten dran gehängt. Hm? Zuprosten auch immer Regeln befolgen muss. Man darf nicht einfach so ohne weiteres mit dem alten Herrn zuprosten. Da gibt es auch wieder Regeln für, wann man das darf, wann man es nicht sollte, wann man ein Glas leeren muss, wenn einem zugeprostet wird oder nicht. Also es ist schon sehr vieles wirklich reglementiert. Das ist ja auch gerade das, was interessant macht aus sozialwissenschaftlicher Sicht. Denn man lernt da, sich einzuordnen. Ne, sich wirklich in ein vorgegebenes, wirklich umfassendes Regelwerk einzuordnen und einfach zu gehorchen, wenn man so will. Ne, also man verinnerlicht praktisch auch körperlich diesen Konservatismus. Und das Interessante ist, solche Rituale wie der Bierjunge, das sind ja wirklich schräge Dinger und ich meine, wer drauf steht, soll das machen. Also ich stehe nicht drauf. Ich meine, man kann da auch sagen, hier ist eine komische Eigenart, aber da gibt es viele. Nur das wirklich sozialwissenschaftlich Interessante dran ist, man konsumiert in relativ kurzer Zeit sehr viel Bier. Auch das kann man ja tun, wenn man will. Aber wiederum das Interessante ist, man muss sich trotz hohen Bierkonsums immer strikt an die Regeln halten. Man lernt also wirklich auch in einem Stadium, wo es dann schwierig wird, sich ganz strikt an Werte und Normen zu halten, die vorgegeben sind und nicht aus der Rolle zu fallen. Und das erfordert wirklich ein großes Maß an Disziplinierung des eigenen Körpers. Und das ist das, wo man sich praktisch, wenn man in eine Studentenverbindung reingeht und solche Riten mitmacht, wo man sich diesen strukturellen Konservatismus körperlich andrillt, sozusagen. Und das ist wirklich eigentlich das Interessante an diesen skurrilen und erstmal absurd aussehenden Trinkriten, die aber aus soziologischer Sicht wirklich einen hochinteressanten Gehalt haben. Und in der Summe ist es dann überhaupt nicht verwunderlich, dass natürlich alle Studentenverbindungen strukturell konservativ sind, dass es nur ganz wenige gibt, die vielleicht als liberal einzustufen wären und dass es natürlich Leute gibt, wenn man das mal parteipolitisch festmachen will, die in der SPD oder bei den Grünen sind und trotzdem in der Verbindung. Aber der Schwerpunkt ist natürlich ganz klar im konservativen Bereich. Ja, das sieht man unter anderem an diesen Ritualen eben. Gut, das ist der strukturelle Konservatismus, den alle Studentenverbindungen teilen. Alle Studentenverbindungen teilen auch eine gewisse Form von Elitendenken. In unterschiedlichem Ausmaß, aber es ist durchaus vorhanden. In den 60er Jahren war es noch krass vorhanden. Ich zitiere jetzt was aus den 60er Jahren, das ist nicht einfach Vergangenheit. Denn Verbindungsstudenten, die in den 60er Jahren in eine Verbindung eingetreten sind, die sind heute so 65 Jahre alt vielleicht, so die Gegend, das heißt, die sind durchaus noch präsent, die sind auch in der Verbindung noch präsent und geben ihre Werte und Normen weiter. Solche Verbindungsstudenten sind damals unter anderem mit folgendem Zitat konfrontiert worden und dieses Zitat stammt nicht aus einer extremen, sondern aus einer gemäßigten Verbindung und dieses Zitat ist auch repräsentativ veröffentlicht worden, kann also durchaus eine gewisse Repräsentativität beanspruchen. Zitat: Die Masse ist nicht besonders klug. Die Masse ist noch weniger fleißig und am allerwenigsten ist sie ausdauernd. Die Schwachen suchen das Kollektiv, um in der Addition der Masse sich stark zu fühlen. Dieser Masse gegenüber steht jene Elite, die in jeder Gesellschaft vorhanden sein muss, um eine Ordnung in Freiheit und Recht zu gewährleisten. Es gibt eine natürliche Berufung und Eignung zur Führung. Zitat Ende. Das ist das Elitendenken der Studentenverbindungen in den 60er Jahren gewesen. So krass wird es heute nicht mehr ausgedrückt, das muss man dazu sagen. Ältere Verbindungsstudenten haben das in dieser Form noch verinnerlicht. Heute drückt man das eher anders aus. Heute sagt man zum Beispiel, wer in eine Verbindung eintritt, ist nicht einfach Wissenschaftler, also einer, der viele Fakten im Kopf hat, sondern der ist ein Akademiker. Also ein Akademiker, der auch einen gewissen Habitus hat, der nicht nur einfach was weiß, sondern der auch noch das Lebensgefühl dazu vermittelt und das Statusbewusstsein, den sozialen Status eben nach außen wiedergibt. Ein weiteres Element, das alle Studentenverbindungen teilen, das ist natürlich ganz wichtig, das ist das Lebensbundprinzip. Man sieht es, ich habe vorhin ein bisschen abgebrochen bei dem Fuchs, der gerade in eine Studentenverbindung eingetreten ist und dann erstmal lernen muss. Wenn er fertig gelernt hat, dann wird er ein aktiver Verbindungsstudent. Das heißt, er muss für seine Verbindung Ämter übernehmen, wie das überall ist. Er muss Sprecher werden oder Kassenwart bei Schlangenverbindungen, eventuell Fechtwart. Eventuell muss er auch Fuchsmajor werden. Fuchsmajor ist derjenige, der den Fuchsenunterricht durchführt. Das ist einmal in der Woche, 2 Stunden im Regelfall. Da werden die Füchse halt, da kriegen die Unterricht, wie in der Schule. Die kriegen gesagt, hier, so schaut es bei uns aus, das müsst ihr lernen. Gut, man muss vielleicht auch Fuchsmajor werden, wenn man in eine Verbindung eintritt. Dann, gegen Ende des Studiums, muss man das nicht mehr, wird entlastet. Und wenn man fertig ist mit dem Studium, dann wird man ein sogenannter alter Herr. Das heißt, man tritt nicht dann aus der Verbindung, wie das bei anderen Hochschulgruppen der Fall ist. Da hört man ja auf, wenn man nicht mehr studiert. Sondern man bleibt in der Studentenverbindung drin, und zwar im Normalfall lebenslänglich. Das heißt, andersrum, wenn ich in eine Verbindung eintrete, dann weiß ich ganz genau, es sind nicht nur Studenten drin, sondern es sind dann auch sogenannte alte Herren drin. Das sind Verbindungsstudenten, die mit dem Studium fertig sind, die abgeschlossen haben und die im Berufsleben stehen, die irgendwo auf der Karriereleiter gelandet sind, die mir vielleicht auch helfen können, einen Praktikumsplatz zu finden, die mir vielleicht mit Seilschaften auch helfen können, einen guten Job zu finden oder irgendwie politisch weiterzukommen. Ja, dieses Lebensbundprinzip, das auch die Ausbildung von Seilschaften begünstigt, das hat eine Studentenverbindung, könnt ihr jetzt weitermachen, mal recht plastisch dargestellt mit diesem Bild hier. Man sieht hier von vorne nach hinten halt verschiedene Altersstufen sozusagen. Das ist eine Verbindung, ne? Solche Typen sind da drin in jeder Hinsicht. Man kann es auch anders machen. Kannst du noch eins weitermachen? Ja, das ist ja tut mir leid. Ja. Okay, also ich muss es euch jetzt erklären. Man kann es hier auf dem Kopf ein bisschen erkennen. Das Produkt ist im Originalzustand. Ah ja, ich kann es auch mal rumgeben. Einfach. Das ist vielleicht ein bisschen hilfreicher. Ich gebe es einfach mal rum. Diese Liste ist ein exemplarisches Beispiel aus Hamburg. Ach ja, wunderbar, klasse. Ja, da haben sich Leute in Hamburg mal die Mühe gemacht, mal nachzuschauen, wie das denn mit den alten Herren von Hamburger Burschenschaften ausschaut. Also speziell Burschenschaften, ne, nicht andere Verbindungen, sondern die haben sich Burschenschaften vorgenommen. Und wenn man diese Liste durchschaut, auf der jeweils die Berufstätigkeit ausgewählter alter Herren aus den jeweiligen Burschenschaften draufsteht, dann findet man unter anderem einen Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer in Dortmund. Man findet viele Professoren, man findet eine ganze Reihe von Staatsanwälten, Oberstaatsanwälten, leitenden Oberstaatsanwälten. Man findet auch Richter. Man findet einen geschäftsführenden Gesellschafter bei BASF Brasileira in São Paulo. Man findet einen Rechtsanwalt bei der Deutsche BP AG. Man findet 2 Ministerialräte aus Bundesministerien, einen aus dem Verteidigungsministerium, einen aus dem Finanzministerium. Also man merkt, es reicht relativ weit rauf in die gesellschaftlichen und auch in die Machteliten, auch in die politischen Eliten. Solche Männer sind also in einer Studentenverbindung drin. Das bedeutet, es ist, wenn man das mal so fassen will, eine ganze Menge soziales Kapital in so einer Studentenverbindung gespeichert, eine ganze Menge an Macht. Übrigens, das sollte man nicht unterschlagen, alter Herr dieser Hamburger Burschenschaft Hansia, deren alte Herren hier aufgelistet sind, ist auch ein gewisser Paul Karl Schmidt-Carell. Auch der hat mal zu den politischen Eliten gehört. Er war nämlich für das Auswärtige Amt tätig, allerdings nur bis 1945. Nach 1945 hat er vor allem sich durch Bücher einen Namen gemacht, Bücher wie Stalingrad, ich war dabei, so in der Art. Das sind Bücher, die in der extremen Rechten rauf und runter angepriesen, gelesen und verbreitet werden. Das ist also eben auch ein Milieu, was in der Hamburger Burschenschaft Hansea anzufinden war, als Paul Karl Schmidt-Carell noch gelebt hat. Ja, man sieht also, es ist durchaus eine Menge Machtpotenzial in diesen Studentenverbindungen enthalten. Das sind durchweg Gemeinsamkeiten, die alle Studentenverbindungen teilen. Es gibt aber auch Unterschiede. Die darf man nicht unterschlagen, denn das Verbindungswesen ist schon ausdifferenziert. Wenn man sich ein klares Bild von machen will, muss man das einfach klar haben. Ein Unterschied ist, dass einige wenige Studentenverbindungen inzwischen Frauen aufnehmen. Das sind zwischen 2 und 4%. Also zwischen 2 und 4% aller Studentenverbindungen nehmen Frauen auf. Das heißt jetzt nicht, dass zwischen 2 und 4% aller Verbindungsstudenten Frauen wären. So hoch ist der Anteil noch nicht. Aber es gibt einige. Es gibt auch einige ganz wenige reine Frauenverbindungen, sogenannte Damenverbindungen. Die spielen aber eine sehr marginale Rolle, weil die einfach sehr jung sind und von daher noch nicht diese zum Teil jahrhundertealten Traditionen haben, die die Männerverbindungen eben vorweisen können. Gut, aber andersrum, die allermeisten Studentenverbindungen sind natürlich nach wie vor Männerbünde und das hat in zweifacher Hinsicht Auswirkungen. Der eine Punkt ist natürlich, die Hierarchien oder andersrum, die deutschen Eliten, die ja zum Teil aus den Studentenverbindungen gespeist werden, haben unter anderem auch deswegen so einen geringen Frauenanteil, weil eben Studentenverbindungen immer noch eine Rolle spielen. Man kann es sich plastisch klar machen, wenn man sich diese Liste anschaut. Das sind alles Männer, durchweg, die sich da irgendwie unter Umständen gegenseitig in Elitenpositionen hochgehievt haben. Frauen sind da nicht dabei, haben da keine Chance. Das bedeutet andersrum, dass die Bundesrepublik bei dem Anteil von Frauen an gesellschaftlichen Führungspositionen schlechter wegkommt als beispielsweise die Türkei. Das liegt natürlich nicht nur, aber auch an Studentenverbindungen. Der zweite Punkt ist, dass innerhalb von diesen verbindungsstudentischen Männerbünden natürlich auch männerbündische Verhaltensweisen zementiert werden. Und diese männerbündischen Verhaltensweisen, den sozialen Charakter, kann man sich auf dem nächsten Bild ein bisschen veranschaulichen. Ich möchte es gleich mit einem Zitat. Ja, das hier ist, so kann man es nicht so gut erkennen, leider. Das ist ein Bild von dem Ball des Wiener Kooperationsringes. Das sind also, das ist hier ein Ball in Wien von Studentenverbindungen. Man sieht hier die ganz klassischen Geschlechterrollen, schon rein optisch eindrücklich dargestellt. Und dass diese Geschlechterrollen tatsächlich noch so präsent sind in Studentenverbindungen, das möchte ich mit einem Zitat belegen. Dieses Zitat stammt auch nicht aus einer extremen Verbindung, sondern aus einer absolut in jeder Hinsicht durchschnittlichen Verbindung. Dieses Zitat stammt auch nicht aus den 60er Jahren, sondern aus den 90er Jahren, ist also noch mehr oder weniger aktuell. Und dieses Zitat stammt aus einer sogenannten Damenrede. Die Damenrede wird bei Feierlichkeiten gehalten, bei denen im Unterschied zu der Kneipe, die vorhin auf dem Bild zu sehen war, auch Frauen zugelassen sind. Das ist vor allem dann der Fall, wenn getanzt wird, so wie bei Bällen. Da braucht man als Verbindungsstudent Frauen dazu und deswegen sind Frauen da auch zugelassen. Bei solchen Gelegenheiten gibt es dann immer wieder auch mal eine sogenannte Damenrede und aus der möchte ich jetzt kurz zitieren. Zitat, also wie gesagt, Mitte 90er Jahre, gemäßigte Verbindung. Was die Erziehung der Kinder betrifft, ist der Mann so großzügig, dass er dieses Privileg gern der Frau überlässt, zumindest zum größeren Teil. Unbestreitbar ist natürlich das Argument der Frau, dass zu einem Kind immer noch zwei gehören. Aber ist nicht die Frau von Natur aus, dadurch, dass sie das Kind vor der Geburt pflegt und hegt und schließlich auch gebärt, geradezu prädestiniert für diese Aufgabe? Ich möchte natürlich euch, liebe Damen, nicht in bestimmte Verhaltensformen zwängen. Nichts läge mir ferner. Ich meine nur, dass es in der Regel halt so ist. Was ist mit der alten Schule des guten Benehmens? Liebe Damen, von denjenigen, die ich unter euch kenne, weiß ich, dass ihr diese alte Schule sehr schätzt, gern habt, imponierend und anziehend sowie beeindruckend findet. Doch seitdem diese Emanzipation begonnen hat, hat zu den dadurch folgenden gesellschaftlichen Veränderungen diese alte Schule in unserer älteren Generation noch gut vertreten, proportional abgenommen. Diese Veränderungen sind meiner Meinung nach eine Gefahr für die Kultur, welche gerade durch solche Verhaltensformen die alte Schule ihren so hochgeistigen Grad erreicht hat. Der Preis für diese zurzeit stark vorangetriebene Emanzipation ist meiner Meinung nach zu hoch. Man überlege einmal, was alles von dieser Harmonie zwischen Mann und Frau abhängt. Ein bisschen weiter möchte ich noch zitieren und im Folgenden ist wirklich interessant, welches Männerbild Verbindungsstudenten von sich selber haben. Das lohnt sich da mal drauf zu achten. Die Frau war und ist doch immer diejenige, welche die Lebensbahnen des Mannes lenkt. Sie ist ein Teil von ihm, sie prägt den Mann zu zumindest 50%. Sie ist doch eigentlich mit ihren weiblichen Waffen fähig, die Politik, ihre Politik im Kleinen durch ihren Mann im Großen zu machen. Emanzipation ist positiv. zu viel davon ist negativ. Ich denke, die Dosis ist entscheidend. Ich bitte also um Nachsicht, wenn ich euch, liebe Damen, das höchste Kompliment ausspreche, das wir Männer zu vergeben haben, und hier ist wieder das Männerbild interessant, ihr seid die schönsten Juwelen unseres Lebens, denn ohne euch wären wir schmucklos, freudlos, resonanzlos. Wer versteht uns Raubeiner besser zu nehmen als ihr, liebe Damen, mit eurem weit höher entwickelten Feingefühl für alles Menschliche und Unmenschliche? Wir Männer haben ja das denkwürdige Talent zum Porzellan zerschlagen. Ihr, meine Damen, könnt uns vor den schlimmsten Schäden bewahren oder, wenn es ganz arg kommt, die Bruchstellen besser kitten als wir. Zitat Ende. Also der Mann als sozial unfähiges Wesen, das kommt ja auch richtig gut raus. Das ist tatsächlich ein Geschlechtermodell, das in Studentenverbindungen heute noch so präsent ist. Wie gesagt, keine extreme Verbindung, sondern eine gemäßigte. Auch eine Folge dessen, dass die meisten Studentenverbindungen eben Männerbünde sind. Es ist so, ich habe es vorhin schon kurz angedeutet, dass nicht alle Studentenverbindungen Farbe tragen. Es gibt also auch durchaus auch Verbindungsstudenten, die nie praktisch Kappe und Band auf dem Kopf bzw. um den Oberkörper haben. Gibt es auch. Aber das ist jetzt eine Formalie, die ich nur der Vollständigkeit halber erwähnen will. Interessant ist noch die Mensur. Die kannst du weitermachen? Das hier ist ein altes Bild von der Mensur, ein neues kommt gleich. Die Mensur wird nicht von allen Studentenverbindungen gefochten, nur von den Schlagenden. Das sind allerdings auch eine ganze Menge. Ja, das wäre ein aktuelles Beispiel für eine Mensur. Die Mensur ist ein Zweikampf mit scharfen Waffen, bis heute mit scharfen Waffen. Es ist ein Zweikampf, bei dem auch wieder reglementiert, also nach bestimmten Riten und Regeln gefochten wird. Es ist bis heute so, dass man sich bei einer Mensur, bei einem solchen Zweikampf mit scharfen Waffen, Verletzungen zuziehen kann. Das ist sogar so eingeplant. Es ist heute, man sieht das an diesen komischen Geräten, die die Typen da auf dem Kopf haben, es ist heute so, dass man sich bei einer Mensur keine lebensbedrohlichen oder gar tödlichen Verletzungen mehr zuziehen kann. Das ist heute eigentlich nicht mehr möglich. Aber es kommt bis heute immer wieder vor, dass man sich bei solchen Mensuren schwere Verletzungen zuzieht. Das heißt, welche, die stark bluten und unangenehm wehtun. Früher war das sehr häufig auf der Backe. Das führt dann dazu, dass, wenn das nicht richtig verheilt, eine Narbe entsteht, ein sogenannter Schmiss, ein Erkennungszeichen für schlagende Studentenverbindungen. Manchmal ist es sogar so, dass das Entstehen einer solchen Narbe sogar gefördert wird, dadurch, dass diejenigen, die eine solche Wunde erhalten haben, da Salz in die Narbe streuen, in die Wunde streuen. Aus der Idee raus, dann verhält ihn nicht richtig, dann sieht man, ich habe einen Schmiss, dann sieht man, ich bin Mitglied einer schlagenden Verbindung, ich bin ein richtiger Mann, ein richtig harter Mann. Das ist so das Konzept, das dahinter steht. Und das ist auch das Konzept, das hinter der Mensur insgesamt dahinter steht, dass man, wenn man in so eine schlagende Verbindung eintritt, dass man dann deutlich macht, ich trete hier in eine Verbindung ein und bin sogar bereit, dafür im wörtlichen Sinne meinen Kopf hinzuhalten. Ne? Also ich lasse mir dafür auch Wunden zufügen, um dieser Verbindung angehören zu können. Und wenn das wehtut und blutet wie Sau, ganz egal, ich stehe das als richtiger Mann durch. Und andersrum sorge ich auf diese Weise natürlich dafür, dass in so einer Verbindung auch nur richtige Männer, natürlich alles im Sinne von so einer Verbindung, ne, dass dann nur so richtige Männer in so eine Verbindung eintreten. Das ist das, was die Mensur ausmacht, so ein hartes, militaristisches Männerbild, was dadurch eben in schlagenden Verbindungen nochmal in einer ganz besonderen Weise konserviert wird. Man kann also durchaus sagen, das Männerbild in schlagenden Verbindungen ist nochmal eine ganze Spur härter als das in nicht schlagenden Verbindungen, denn es beinhaltet auch, dass man wirklich Verwundungen, also Verwundungen im Kampf, in Kauf nehmen muss, um dazuzugehören. Vielleicht noch ein Zitat, einfach um das zu belegen, dass das alles nicht Fantasie ist. Zitat aus einem Handbuch, in dem die Mensur eben beschrieben wird, umfassend. Zitat, die Mensur ist ein Mittel der Erziehung oder, wenn diese Bezeichnung als zu schulmeisterlich empfunden wird, der Persönlichkeitsentwicklung dadurch, dass sie anleitet zu Mut, Selbstüberwindung, Selbstbeherrschung und Standhalten. Wer auf scharfe Waffen antritt, muss, soldatisch ausgedrückt, den inneren Schweinehund überwinden, nämlich die Angst. nicht kniesen oder reagieren, verlangt Selbstbeherrschung. Blutige, das sind halt Wunden im Fachausdruck der Studentenverbindungen, blutige und ihr Flecken tapfer zu ertragen, lehrt standhalten. Also da wird das deutlich, dass eben so ein scharfes Männerbild, so ein hartes militaristisches Männerbild da weitergegeben wird. Wie gesagt, nicht alle Verbindungen sind schlagende Verbindungen, viele sind es aber, eine ganze Reihe. So, das wären so die groben Linien, also die Gemeinsamkeiten und Unterschiede bei Studentenverbindungen, um es mal kurz plastisch zu machen an ein paar Beispielen. Katholische Verbindungen zum Beispiel sind in den meisten Fällen farbentragend, nehmen in den meisten Fällen nur Männer auf, ganz selten Frauen. Katholische Verbindungen sind durchweg nicht schlagend, denn der Papst hat das mal verboten. Es gibt Burschenschaften, oder andersrum, auf Burschenschaften komme ich gleich noch zu sprechen, es gibt sogenannte Chors, das ist eine bestimmte Sorte, die früher ganz stark durch den Adel geprägt war. Chors sind durchweg pflichtschlagend, man musste also sogenannte Mensuren fechten. In Chors können auch durchweg nur Männer Mitglied werden. Chors nehmen gelegentlich, und damit sind sie auch eine Ausnahme, auch Ausländer auf. Das ist ansonsten sehr selten. Ja, das vielleicht als so zwei Beispiele. Ich möchte jetzt dann zu dem zweiten Block übergehen und zu Burschenschaften. Was heißt denn Ausländer? Also heißt das Menschen nicht mit deutschem Pass, oder heißt das Menschen, sozusagen, die, wenn man Deutschland von gewissen Generationen. Gut, dass du sagst. Ja. Genau, das ist auch ein blöder Ausdruck. Also man sollte präzise sagen, Chors nehmen auch Leute ohne deutschen Pass auf, und zwar auch dann, wenn sie nicht völkischen Vorstellungen vom Deutschtum entsprechen. Das wäre so der genaue Ausdruck. Also wenn sie irgendwie halt dunkle Haut haben oder halt nicht so aussehen wie Burschenschafter zum Beispiel sich den Durchschnittsdeutschen vorstellen. Also in Chors kann im Prinzip jeder Mann Mitglied werden. Es gibt keinerlei hindernde Kriterien. Doch, es gibt natürlich eins, man darf nicht den Kriegsdienst verweigert haben. Dann wird man in einen Chor nicht aufgenommen. Gut, jetzt zu Burschenschaften. Ja. Burschenschaften sind eine ganz spezielle Sorte von Studentenverbindungen. Um das zahlenmäßig mal festzumachen, es gibt in Deutschland ungefähr 15.000 Burschenschafter, also nicht nur Studenten, sondern Studenten und alte Herren. Das ist so die Größenordnung. Es gibt insgesamt, sagen wir mal so, ich beziehe mich jetzt im Folgenden konkret auf einen Dachverband. Und zwar auf den Dachverband Deutsche Burschenschaften. In dem Dachverband Deutsche Burschenschaften sind rund 120 Burschenschaften aus Deutschland und Österreich zusammengeschlossen. In Regensburg gibt es zwei Burschenschaften, die beide diesem Dachverband angehören. Das ist einmal die Prager Burschenschaft Teutonia und dann als zweite die alte Brünner Burschenschaft Suevia zu Regensburg. Das sind zwei Burschenschaften hier in Regensburg, die beide diesem Dachverband Deutsche Burschenschaft angehören. Alles, was ich jetzt sage, bezieht sich auf diesen Dachverband, in dem insgesamt ungefähr 15.000 Männer drin sind. 15. Vieles von dem lässt sich auch auf andere Verbindungen übertragen. Ihr könnt gerne nachher nachfragen, aber ich mache das nicht im Einzelnen deutlich, denn dann wird es sehr zerfleddert und geht sehr ins Detail und das ist dann auch nicht mehr so interessant. Die Deutsche Burschenschaft, wie gesagt, ist ein Dachverband von ungefähr 120 Burschenschaften aus Deutschland und aus Österreich. Und bei diesen Burschenschaften ist es so, dass erstens nur Männer aufgenommen werden dürfen, zweitens nur Männer, die Kriegsdienst geleistet haben, Zivildienstleistende werden also nicht aufgenommen. Es werden drittens nur Männer aufgenommen, die nach völkischen Kriterien deutsch sind. Und das ist ganz entscheidend für Burschenschaften. Burschenschaften vertreten völkisches Denken. Völkisches Denken, darunter verstehe ich die Ansicht, dass, wenn man so will, die Menschheit insgesamt sich primär unterscheidet nicht nach sozialen Kriterien, wie etwa Klasse, Schicht oder Geschlecht, sondern dass die Menschheit sich primär unterscheidet nach biologischen Kriterien. Gemeint ist die Abstammung. Wer völkisches Denken vertritt, sagt, die Menschheit unterscheidet sich nach ihrer Abstammung, also nach Völkern. Zum Beispiel, um zwei Beispiele rauszugreifen, gibt es ein deutsches Volk nach völkischer Ansicht. Das sind Menschen, die alle deutsche Vorfahren haben. Es gibt, um ein beliebiges Beispiel rauszugreifen, nach völkischer Ansicht auch ein türkisches Volk. Das sind Menschen, die türkische Vorfahren haben. Menschen, die völkisches Denken vertreten, die sagen jetzt, das ist biologisch so, dass es diese verschiedenen Völker gibt und es wirkt sich auch in der gesellschaftlichen Praxis aus, denn diese Völker haben einen unterschiedlichen Charakter. In radikaleren Formen völkischen Denkens wird das mit dem Wort Volkscharakter beschrieben. Es wird also auch von unterschiedlichen Volkscharakteren geredet. Nicht alle, die völkisches Denken vertreten, verwenden diesen Begriff, aber die Ansicht als solche wird von allen geteilt, dass es tatsächlich charakterliche Unterschiede zwischen den Völkern gibt. Es ist nach völkischem Denken auch so, dass jedes Volk eine Heimat hat, die ihm zusteht, ein gewisses Stück Land also. Ja, und wenn man so will, also die Abstammung und die Heimat, also die blutliche Abstammung, Blut, und der Heimatboden, Boden eben, Blut und Boden, das sind letztlich die Kernelemente völkischen Denkens, die im Nationalsozialismus bekanntlich ihre extremste und fürchterlichste Ausprägung erhalten haben. Völkisches Denken ist das, was alle Burschenschaften verbindet. Wo Burschenschaft draufsteht, ist mit ganz wenigen Ausnahmen, da müsste man ins Detail gehen, ganz wenige Ausnahmen gibt es, aber nicht hier in Regensburg, soweit mir bekannt ist. Wo Burschenschaft draufsteht, ist völkisches Denken drin. Und das hat eine Menge Folgen. Das hat zum Beispiel ganz praktisch eben die Folge, dass in eine Burschenschaft nicht eintreten kann, wer dunkle Haut hat. Ja, und noch eine ganze Reihe mehr Folgen. Ich möchte jetzt sozusagen, um klarzumachen, was dieses völkische Denken bei Burschenschaften bedeutet, möchte ich zwei Stränge aufmachen. Den zweiten, das wird die aktuelle Ausprägung sein, die völkisches Denken bei Burschenschaften nimmt. Und als ersten Strang möchte ich einen historischen Rückblick machen. Und zwar nicht jetzt aus akademischen Gründen, um halt die Geschichte irgendwie anzubringen, sondern weil, das denke ich jedenfalls, weil man an der Geschichte unheimlich viel sehen kann. Man kann sehen, in welchem Kontext dieses völkische Denken steht, man kann sehen, was es praktisch bedeutet und man kann an der Geschichte sehen, welche fürchterlichen Formen völkisches Denken annehmen kann. Insofern denke ich, ist die Geschichte unheimlich wichtig, um völkisches Denken auch bei Burschenschaften einschätzen zu können. Die Burschenschaften sind sogar für die Ausbreitung völkischen Denkens in Deutschland prägend gewesen. Und der prägende Moment, also der Auslöser sozusagen, das war gar nicht mal ein Deutscher, das war nämlich der Herr auf dem nächsten Bild hier. Das war Napoleon. Jo, die Geschichte ist mal ein bisschen vereinfacht und zugespitzt. So verlaufen, Napoleon hat die ganzen Klein- und Kleinststaaten, in die das Heilige Römische Reich Deutscher Nation zu Beginn des 19. Jahrhunderts zerfallen ist, unter seine Kontrolle gebracht. Es gab eine französische Hegemonie. Es gab Leute, denen das nicht viel ausgemacht hat, die erstmal einverstanden damit waren. Das waren nämlich diejenigen, die froh waren, dass sie ihren Feudaladel los waren, der sie vorher ausgebeutet hat. Also viele einfache Leute sind durchaus einverstanden gewesen, zumindest am Anfang, mit der französischen Hegemonie. Nicht einverstanden gewesen ist natürlich, um ein Beispiel, aber das zentrale Beispiel rauszugreifen, der preußische Adel. Der preußische Adel war nämlich zu Beginn des 19. Jahrhunderts gerade dabei, sich so eine richtig schön stärker werdende Mittelmacht auszubauen und sich so in Richtung europäische Großmacht zu entwickeln. Also Preußen ist immer stärker geworden und der preußische Adel fand das natürlich total klasse. Jetzt kam Napoleon und hat dem preußischen Adel seine Großmachtpläne kaputt gemacht, was natürlich den preußischen Adel sehr gegen Napoleon aufgebracht hat. Und es gab dann schon so 1808, 9, 10 dann immer deutlicher werdende Pläne, wie man es schaffen kann, Napoleon loszuwerden. Da gab es ein großes Problem, nämlich die französische Armee war sehr schlagkräftig. Es war also klar, man braucht eine starke Armee, um Napoleon loszuwerden. Der preußische Adel hat sich also verbündet auf der einen Seite mit Russland und Österreich, aber der preußische Adel hat auch gesagt, das reicht nicht, wir brauchen auch eine eigene starke Armee. Und dazu müssen wir es irgendwie schaffen, alle Männer aus diesen ganzen deutschen Klein- und Kleinststaaten irgendwie in eine, na, grob gesagt, in eine große Armee zusammenzukriegen. Das ist jetzt ein bisschen vereinfacht, aber das ist so die leitende Idee dahinter gewesen. Vorher haben die meisten gedacht, ich bin Hesse oder ich bin Baden-Württemberger oder ich bin Bayer und ich habe mit den Preußen schon gar nichts zu tun. Nun gab es damals eine ideologische Strömung, auf die der preußische Adel zurückgegriffen hat. Diese ideologische Strömung war völkisches Denken. Das waren Dichter oder Philosophen, die damals gesagt haben, eigentlich gibt es ja ein großes deutsches Volk. Das sind alle, die irgendwie Deutsch sprechen, in seinem bayerischen Dialekt oder in einem norddeutschen oder rheinländischen Dialekt. Aber eigentlich sind das alles Deutsche, die gemeinsame Vorfahren haben und zwar alle zersplittert sind in ganz viele kleine und Kleinststaaten, aber die eigentlich einem großen, staatenübergreifenden deutschen Volk angehören. Da hat der preußische Adel gesagt, das ist eine coole Idee, denn wenn wir das den Leuten eintrichtern, dann können wir denen sagen, hier, ihr seid alle ein deutsches Volk, ihr müsst alle gegen Napoleon auf die Barrikaden gehen, und zwar mit uns. Das ist praktisch der Moment gewesen, der völkisches Denken in Deutschland zum Durchbruch gebracht hat. Es sind Dichter finanziert worden vom preußischen Adel, wie etwa Ernst Moritz Arndt, der ist heute zum Glück nicht mehr so bekannt, war damals aber sehr bekannt, war auch für Burschenschaften sehr wichtig. Burschenschafter singen heute noch Lieder von Ernst Moritz Arndt. Das sind ganz fürchterliche Lieder, in denen da gesungen wird, wie weit alles Deutschland reicht und wie übel die Franzosen sind und dass man die Franzosen als anderes Volk eben niedermetzeln muss. Das war die Dichtung und es gab dann auch so eine Form von Wehrsportübungen, mit denen das künftige preußische Heer fit gemacht werden sollte. Der Herr auf dem nächsten Bild hat die angeleitet, der sogenannte Turnvater Jahn. Dieser Turnvater Jahn hat selber völkisches Denken klasse gefunden, hat diese Ideen vertreten und hat in der Berliner Hasenheide, also in einem Park in Berlin, tatsächlich für deutsche Männer, also im völkischen Sinne, Sportübungen veranstaltet, die aber nicht einfach so als körperliche Freizeitertüchtigung gemeint waren, sondern wirklich dafür, die Männer für den Kriegsdienst gegen Napoleon fit zu machen. Das waren also, wenn man so will, Wehrsportübungen, und zwar in einem völkischen Sinne. Ernst Moritz Arndt, dieser Turnvater Jahn, ist auch jemand, der für die Burschenschaften sehr wichtig geworden ist, der zum Beispiel auch für Turnerschaften sehr wichtig geworden ist. Die Turnbewegung, auf die sich viele Turnerschaften, nicht alle, aber sehr viele beziehen, das ist die Turnbewegung von Turnvater Jahn, also eine völkische Turnbewegung, die letztlich auch darauf abzielt, einen militaristischen, hart gestellten Mann heranzubilden, der zum Kampf gegen den französischen Feind in der Lage ist. So, damit ist völkisches Denken praktisch zum Durchbruch gekommen. Es ist dann 1813, 14 ja bekanntlich gelungen, Napoleon auch militärisch zu besiegen, und 1815, Napoleon ist weit weg, wird nie wiederkommen, die Armeen werden demobilisiert. Die ganzen Studenten, die damals mitgekämpft haben, das waren sehr viele, die waren begeistert von diesem völkischen Kampf gegen Napoleon, waren sehr viele Studenten dabei, die sind wieder zurück an ihre Hochschulen gegangen. Die haben gesagt, oh, das ist ja alles furchtbar öde hier an den Hochschulen, es passiert ja gar nichts mehr, wir wollen unseren völkischen Kampf weitertreiben, wir gründen einfach eine Politgruppe, eine Burschenschaft. Und das ist die Geburtsstunde von Burschenschaften gewesen. Männer, also Studenten, die dieses völkische Denken vertreten haben, sind an die Universitäten zurückgegangen, haben dort sich zusammengeschlossen zu Burschenschaften, und 1815 ist dann die sogenannte Jenaer Urburschenschaft eben ins Leben gerufen worden. Gut, 1815 die erste Burschenschaft, 1817 dann das bekannte Wartburgfest, und bei dem Wartburgfest, das eigentlich die erste große politische Kundgebung von Burschenschaften gewesen ist, da kommt es dann, das wäre das nächste Bild, zu der bekannten Bücherverbrennung. Die Bücherverbrennung zeigt was anderes noch, also noch ein, oder sagen wir so, ein spezielles Moment von völkischem Denken. Verbrannt worden sind da natürlich Bücher, die irgendwie symbolisch für Napoleon und das verhasste französische Volk standen. Es sind aber auch Bücher verbrannt worden von einem Schriftsteller mit dem Namen Saul Ascher. Die Bücher sind mit den Worten in die Flammen geworfen worden, wehe über die Juden. Saul Ascher war nämlich Jude und deswegen sind seine Bücher verbrannt worden. Wie kommt das dazu, dass so ein flagranter Antisemitismus direkt schon beim Wartburgfest, 2 Jahre nach der Gründung der ersten Burschenschaft, bei der ersten großen politischen Manifestation sich so Bahn bricht? Das ist ganz einfach, denn nach völkischem Denken ist es so, dass das Judentum nicht eine Religion ist, das natürlich auch, aber nach völkischem Denken ist das Judentum primär ein Volk. Ein anderes Volk als das deutsche Volk, also eins, das einen anderen Charakter hat, was sich also mit dem deutschen Volk zumindest reibt, sagen wir es mal vorsichtig, nach völkischer Ansicht. Ja, und die völkische Ansicht, dass das Judentum eben ein anderes Volk ist, ist schon auf dem Wartburgfest 1817 so deutlich ausgedrückt worden, dass eben da die Burschenschafter jüdisch, also Bücher eines jüdischen Schriftstellers mit den Worten in die Flammen geworfen haben, wehe über die Juden. Klarer völkischer Antisemitismus von Anfang an dabei in den Burschenschaften. Und es ist überhaupt nicht verwunderlich, dass dieser völkische Antisemitismus sich dann später auch wirklich Bahn bricht. Man kann das gut beobachten, etwa in den 1880er, 1890er Jahren. Der damalige Dachverband von Burschenschaften hat damals zuerst in einem ersten Schritt beschlossen, in die Mitgliederstatistik auch die Religionszugehörigkeit mit aufzunehmen. Die Idee war, wenn man die Religionszugehörigkeit aufnimmt, dann sieht man, wo überall noch Juden Mitglied sind, in welcher Verbindung. Es hat gewirkt. 10 Jahre später fanden sich in der Statistik der aktiven Verbindungsstudenten, der aktiven Burschenschafter, keine Menschen jüdischen Glaubens mehr. Es kam dann auch später, beispielsweise in den 20er Jahren schon relativ rasch zu eindeutigen Beschlüssen. So hat beispielsweise die Deutsche Burschenschaft, also der Dachverband von Burschenschaften, schon 1921 beschlossen, sie stelle sich, Zitat, in der Judenfrage auf den Rassestandpunkt. Zitat Ende. Ne? Antisemitismus in Burschenschaften hier sehr deutlich erkennbar. Ich wollte nochmal nachfragen, weil es ja klar, dass es keine jüdischen Mitglieder mehr gab. Ich habe irgendwo in der Biografie von Hans-Martin Schleyer gelesen, dass der unter anderem deswegen aus der Burschenschaft ausgetreten ist, weil sich diese Burschenschaft, in der er war, geweigert hat, die jüdischen Mitglieder auszuschließen. Ja, differenzieren. Und zwar, die Burschenschaften haben das in den 80er, 90er Jahren des 19. Jahrhunderts beschlossen für ihre Mitgliederstatistik. Es waren dann 10 Jahre später unter den aktiven Mitgliedern, achso, das muss ich vielleicht deutlicher sagen, unter den aktiven Verbindungsstudenten, also nicht den alten Herren, sondern unter den aktiven Studenten, die gerade eingetreten sind oder sagen wir so, die innerhalb der letzten Jahre eingetreten sind, nach diesem Beschluss, die Religionszugehörigkeit offenzulegen, danach sind irgendwann keine Juden mehr eingetreten. Das hat da funktioniert, bei den Burschenschaften, die der Deutschen Burschenschaft angehört haben. Und diese Deutsche Burschenschaft, dieser Dachverband, hat 1921 diesen Beschluss gefällt. Hans-Martin Schleyer ist Mitglied gewesen in einem Chor, nicht in einer Burschenschaft. Und in den Chors hat es tatsächlich welche gegeben, die sich geweigert haben, das durchzuführen. Es hat in einzelnen Fällen auch bei Burschenschaften welche gegeben, die sich geweigert haben, solche Ausschlüsse vorzunehmen. In Einzelfällen kommt das immer vor. Man muss es natürlich nachprüfen, ob es stimmt, wenn das behauptet wird, aber es kann durchaus sein. Bei Chors ist es in einem größeren Maßstab der Fall. Das ist ein ganz interessanter Punkt, dass Chors, die an sich sehr konservativ sind, in solchen Fragen, wo es wirklich an zivilisatorische Grundlagen geht, praktisch einen klaren Standpunkt haben, den man da wirklich als Gegensatz zu nationalsozialistischen Positionen werten kann, teilweise. Das ist hochinteressant. Andererseits sieht man dran, dass Schleyer dann damit nichts zu tun haben wollte, ne? Dass es auch nicht durchweg so der Fall war. Gut. Dieses völkische Denken hat auch gerade für die Regensburger Burschenschaften eine ganz interessante Bedeutung. Denn beide Regensburger Burschenschaften kommen eigentlich überhaupt nicht aus Regensburg. Ich möchte es gerade eben wegen dieser speziellen Geschichte noch deutlich machen, auch wenn es jetzt noch ein historisches Moment ist. Ich möchte es deutlich machen an einer, nämlich an der Prager Burschenschaft Teutonia zu Regensburg. Die kommt, wie ihr Name sagt, aus Prag. Sie ist gegründet worden 1876. 1876 war es so, das Deutsche Reich war gerade 5 Jahre alt. Es war nach Ansicht von Völkischen ja nicht die großdeutsche, sondern die kleindeutsche Lösung. Es sind ja draußen geblieben die Gebiete Österreich-Ungarns, in denen Deutsch gesprochen wird. Also praktisch das heutige Österreich oder eben auch Teile des heutigen Tschechien. Also diejenigen Gebiete, die als Sudetengebiete bezeichnet werden. Da lebten damals noch mehrere Millionen Menschen, die Deutsch als Muttersprache gesprochen haben, die als solche eben weiter zu Österreich-Ungarn gehört haben und die als solche eben aber eigentlich, sofern sie das völkische Denken vertreten haben, eigentlich Teil des Deutschen Reichs werden wollten. Das war jetzt unter anderem bei der Prager Burschenschaft Teutonia der Fall. Die Prager Burschenschaft Teutonia ist 1876 gegründet worden von Studenten in Prag, die alle nach völkischen Kategorien Deutsche waren und die nicht konnten praktisch mit den Tschechen und Tschechinnen in diesem Gebiet und die praktisch ihr Deutschtum in Prag durchsetzen wollten, gegen die tschechischen Kräfte, gegen die tschechische Bevölkerung. Es ist also so gewesen, dass diese heute in Regensburg ansässige Burschenschaft praktisch gegründet worden ist als Kampfvereinigung gegen, das wäre jetzt deren Begriff, gegen das Tschechentum, so haben die sich verstanden, um eben in dem Teil Österreich-Ungarns praktisch das Deutschtum zu stärken und irgendwann den Anschluss an das Deutsche Reich zu erreichen. Die haben tatsächlich dann für diesen Anschluss der Sudetengebiete und eventuell auch Prags an das Deutsche Reich agitiert und sie haben so heftig dagegen agitiert, dass es irgendwann sogar den österreichisch-ungarischen Behörden zu viel geworden ist, weil die einfach so weit agitiert haben, dass es den Staatszerfall herbeigeführt hätte und die sind 1899 dann verboten worden. So stark völkisch geprägt ist diese Prager Burschenschaft Teutonia gewesen. Das Klima, also sie ist dann 2 Jahre später wieder zugelassen worden, übrigens, so lange hat das Verbot nicht gehalten, aber das Klima beschreibt ein Burschenschafter in einem Text recht gut, der auch, ich glaube, er ist sogar auf der Website der Prager Burschenschaft Teutonia zu finden. Das Klima, was damals an den Hochschulen, an der Universität in Prag geherrscht hat, so in Richtung Deutschtum, das beschreibt er so: Auf fremdem Boden stehend ist unsere Hochschule eine Kampfuniversität. Das bleibende Vorhandensein der deutschen Studenten in Prag, ihr Erscheinen, ihre deutschen Farben, ihr deutsches Wort, das deutsche Lied bedeutet gewissermaßen ein Programm hier in Prag und im ganzen Land. Zitat Ende. Ein Programm für das Deutschtum in den sogenannten Sudetengebieten. Und 1924 hat das einer, so im Rückblick beschrieben, einer, auch ein Verbindungsstudent übrigens, da hat sich ein alter Herr vorgestellt, hingestellt vor einer Versammlung von Studenten, darunter zahlreiche Verbindungsstudenten, hat gesagt, Zitat, wenn ich Sie heute vor mir sehe, so sehe ich in Ihnen dasselbe Glühen und eben den Eifer, den wir als Studenten in der Monarchie zeigten, um unser Heiligstes zu schützen, stets bereit für es einzutreten und das nimmermehr preiszugeben, unser deutsches Volkstum. Mögen wir auch heute vom Reiche wieder alles recht getrennt sein, Prag hat ja damals Tschechoslowakei gehört, mögen wir auch heute vom Reiche wieder alles recht getrennt sein, mögen wir uns sehnen nach der Vereinigung mit denen, die wie wir deutschen Blutes sind. Wir wissen, Sie wissen es auch, einmal wird der Tag kommen, wo alle Deutschen in einem einigen großen deutschen Reiche zusammenstehen werden und wo der Ruf von der Maas bis an die Memel, von der Etsch bis an den Belt endlich Wahrheit wird. Und an diesem Tage wird man sagen, der Prager Student, die Prager Studentenverbindungen haben ihr Deutschtum nicht nur bewahrt, sie haben dafür gekämpft wie kaum ein anderer. Zitat Ende. Das gibt so die völkische Stimmung, diese deutsch-völkische Stimmung unter den Prager Studentenverbindungen ein bisschen wieder, federführend unter den Prager Burschenschaften, darunter die Prager Burschenschaft Teutonia, die 1945 das Land verlassen musste und sich dann in den 80er Jahren nach einem längeren Umweg hier in Regensburg angesiedelt hat. Das ist aber nicht unwichtig, denn das ist ja die Tradition dieser Verbindung und das habe ich ja vorhin also nicht zufällig erwähnt. In Studentenverbindungen genießt die Tradition ja einen ganz hohen Wert. Man muss ja lernen, wenn man in eine Verbindung eintritt, welche Tradition sie hat. Das heißt, Studenten, die in die Prager Burschenschaft Teutonia zu Regensburg eintreten, die werden das lernen als ihr Vorbild. Wenn man sich das klar macht, dann ist es eigentlich kein Wunder. Kannst du direkt eins weitermachen, wobei ich glaube, das wieder ein PDF jetzt möglicherweise. Ja, ist ein PDF. Dann ist es kein Wunder, dass man, wenn man die burschenschaftlichen Blätter, das Verbandsorgan der Burschenschaften, vom November 1923 zur Hand nimmt, dass man dann Folgendes lesen kann. Kurz zur Erinnerung, 9. November 1923 findet in München der sogenannte Hitler-Ludendorff-Putsch statt. Adolf Hitler versucht zum ersten Mal die Weimarer Republik zu beseitigen und einen Führerstaat zu errichten. Das Vorhaben scheitert bekanntlich. Die burschenschaftlichen Blätter bedauern das sehr. Es steht drin, hier in diesen burschenschaftlichen Blättern, am 9. November des Jahres ist in München versucht worden, eine revolutionäre Regierung der deutschen Freiheit zu bilden. Es sind in München an 20 deutsche Männer für Volk und Vaterland gefallen. Gemeint ist dieser Hitler-Ludendorff-Putsch. Erschüttert steht Deutschland an der Bahre dieser Toten, die reinen Herzens ihr Leben geopfert haben. Der bayerische Generalstaatskommissar hat am 9. November vaterländische Verbände aufgelöst, hat die Zugehörigkeit zu ihnen verboten und die neue Gründung solcher Verbände haben wir sagen, auch verboten. Die Nationalsozialistische Arbeiterpartei, die Reichskriegsflagge und der Bund Oberland sind diese Verbände, die da verboten wurden. Wir bekennen mit Stolz, dass auch in diesen Verbänden sich Burschenschafter befinden. Zitat Ende. Ne? 1923 Burschenschafter-Mitglied in der NSDAP. 3 Jahre später kann man in den burschenschaftlichen Blättern, also in dieser Zeitschrift hier lesen, Zitat, was wir wollen, ist die Herrschaft des geborenen Führers. Zitat Ende. 7 Jahre später haben sie ihn gekriegt. Sie waren sehr begeistert und haben geschrieben, Zitat, was wir seit Jahren ersehnt und erstrebt und wofür wir im Geiste der Burschenschafter vom Wartburgfest 1817 gearbeitet haben, das ist heute Tatsache geworden. Zitat Ende. Ne, das zur Übergabe der Macht an Adolf Hitler und die NSDAP. Die Burschenschaften sind also mit fliegenden Fahnen übergelaufen in den Nationalsozialismus. Heute sagen Verbindungsstudenten ganz oft, ja, unsere Vereinigungen, die Studentenverbindungen, sind ja in den 30er Jahren verboten worden. Ist eigentlich eine banale Geschichte, was damit gemeint ist. Ich muss es kurz erwähnen, weil es immer wieder von denen behauptet wird und weil man immer wieder mit dieser Behauptung konfrontiert wird, sie stimmt nicht. Sie stimmt nur in ganz wenigen Ausnahmefällen, die man an 2 Händen abzählen kann, deutschlandweit. Die allermeisten Studentenverbindungen sind nicht verboten worden, sondern sie haben sich selbst aufgelöst und das hatte auch einen Grund. Der Grund war einfach, die Studentenverbindungen haben an den Hochschulen praktisch dominiert. Die hatten das Sagen vor 1933. Fast jeder war Mitglied in einer Studentenverbindung. Dann kam die NSDAP, hat eine Hochschulorganisation gegründet und wollte natürlich auch dominieren. Die NSDAP hat ja überall versucht, die Parteiorganisationen dominierend zu machen, so auch an den Hochschulen. Jetzt gab es also die Studentenverbindungen und es gab die NSDAP. Die einen hatten die Hegemonie an den Hochschulen, die andere wollte sie. Es gab Machtkämpfe und 1933 war klar, wer diesen Machtkampf gewinnen wird, nämlich die NSDAP. Es wurde dann ein Deal geschlossen, der ein bisschen verkürzt so lautet, die Studentenverbindungen lösen sich selbst auf. Sie werden also nicht verboten und zerschlagen, sondern sie lösen sich selbst auf. Sie dürfen sich dann aber mehr oder weniger informell transformieren in sogenannte Kameradschaften. Als Kameradschaften werden sie der NSDAP eingegliedert, aber man schaut dann nicht so genau hin und wenn die dann ihr Verbindungsleben halt unter dem Namen Kameradschaft fortführen, dann sollen sie das tun können. Das ist auch so gelaufen. Das beschreibt dankenswerterweise die Prager Burschenschaft Teutonia zu Regensburg, also eine von euren beiden Burschenschaften hier auf ihrer Website. Da kann man lesen, Entschuldigung, das ist nicht die Teutonia, sondern die Svevia. Da kann man lesen, da wurden dann alle Studentenvereinigungen in den NS-Studentenbund gepresst. Zitat, Svevia wurde dabei zu einer Kameradschaft umfunktioniert. Aller Vormundschaft zuwider wurden aber intern oft noch burschenschaftliche Veranstaltungen abgehalten. Die letzte Veranstaltung unter Svevenfarben und die letzte Feier in der alten Heimat war die Julfeier 1944. Also die haben im Sommer 1944 noch ihr Verbindungsleben aufrechterhalten. Wieder die Behauptung, dass sie verboten worden seien. Gut, man sieht aber, wie weit völkisches Denken sich radikalisieren kann. Man sieht, es kann sich bis in eine nationalsozialistische Ideologie rein radikalisieren. Man kann es am Beispiel von Burschenschaften sehen. Völkisches Denken gibt es nun auch heute noch in Burschenschaften. Und heute gibt es das allerdings, und das wäre jetzt so der letzte Punkt, auf den ich noch eingehen möchte, in unterschiedlichen Ausprägungen. Kannst du nochmal das nächste machen? Müsste wieder ein PDF sein. Ach nee, das links ist doch kein PDF, Entschuldigung. Ja, genau. Das hier ist eine Karte. Die Farbe habe ich dazugefügt, aber die Linien stammen aus einem Buch. Das Buch ist zugegeben etwas älter, aber das spielt jetzt für den Zusammenhang keine Rolle. Das Buch ist aber ein Buch, das von Burschenschaften produziert worden ist. Man sieht hier drauf, wie oben zu lesen, Deutschland in seinen völkerrechtlich gültigen Grenzen. Dann werden da zum Glück 3 verschiedene Grenzen als völkerrechtlich gültig angegeben, denn wenn nur eine von denen angegeben würde, wäre das Ganze möglicherweise ein Straftatbestand. Es sind hier noch drauf, unterschiedlich eingezeichnet in blau die alte BRD, in rot die alte DDR, aber das spielt jetzt keine Rolle für den jetzigen Zusammenhang. Das Interessante sind diese ganzen grün schraffierten Gebiete. Das sind Gebiete, in denen Menschen leben, die nach völkischen Kriterien deutsch sind, die also deutsche Vorfahren hatten, wo man das heute noch daran erkennt, dass sie Deutsch sprechen beispielsweise. Um das mal an zwei, drei Beispielen deutlich zu machen, hier dieser kleine grüne Zipfel, etwas westlich von Köln, wo ich herkomme, das ist ein kleiner Teil Belgiens, da leben tatsächlich heute noch 70.000 Menschen, die Deutsch als Muttersprache sprechen. Dieses Gebiet ist nach Ansicht von Völkischen ein Gebiet, in dem Deutsche leben. Natürlich sind es Belgier, aber Völkische sagen, das sind eigentlich Deutsche. Es ist ein Teil des deutschen Volkes nach völkischer Ansicht. Der Fachausdruck lautet, es ist eine deutsche Volksgruppe. Eine Volksgruppe, eine Gruppe von diesem Volk halt. Solche deutschen Volksgruppen gibt es nach Ansicht von Völkischen in all diesen grün schraffierten Gebieten. Etwa hier in Teilen Nordostfrankreichs. Das frühere Elsass-Lothringen, heute der Alsass und die Lorraine. Nach völkischer Ansicht Deutsch ist natürlich Österreich sowieso, das ist ja klar. Nach Ansicht von völkischem Deutsch ist auch ein Teil Norditaliens, das sogenannte Südtirol. Weiter hier findet man das sogenannte Südkärnten, da natürlich die schon erwähnten Sudetengebiete, an denen die beiden Prager Burschenschaften, die ja aus diesen aus der heutigen Tschechischen Republik kommen, besonders Interesse haben, weite Teile Polens und hier oben sogar noch Teile Russlands, das Gebiet um Kaliningrad. Ja, genau. Ja, du hast recht, eigentlich müsste die Karte noch viel weiter gehen und da müssten so einzelne Flecken noch drauf werden, so grüne Flecken, die nicht mehr mit diesem Gebiet zusammenhängen. Vielleicht also direkt dazu kurz. Es ist schon so, dass Burschenschafter der Ansicht sind, das ist eigentlich auch Gebiet, was irgendwie deutsch ist, aber man kann es schlecht anschließen, es geht praktisch einfach schlecht. Also du kannst hier, man könnte natürlich theoretisch so eine Exklave Hermannstadt machen in Rumänien, aber das ist in der Praxis, es ist auch wieder so ein ideologischer Bruch, wenn du willst. Also es spielt in der völkischen Praxis in dieser Form keine Rolle. Es wird zwar dafür gesorgt, dass das Deutschtum da unterstützt wird und dass es fortbesteht und dass man mit ihm zusammenarbeitet, aber so Einverleibungsforderungen, so offene, die finden eigentlich nicht statt. Gut, aber es gibt nun zwei, grob polarisiert, zwei Ansätze völkischen Denkens und man kann sie unter den Burschenschaften sehr gut beobachten. Die eine Form völkischen Denkens geht so, das ist die gemäßigt völkische Form. Die geht so, dass die Leute sagen, jo, es ist halt so, wir haben diese grün schraffierten Gebiete, die heute nicht mehr Teil der Bundesrepublik sind. Wir können auch im 21. Jahrhundert schlecht wieder mit Panzern in Polen einmarschieren, das wollen wir nun auch wirklich nicht, das ist Quatsch, wir machen das Ganze anders. Wir streben die europäische Einigung an. Trick, denn wenn man die europäische Einigung anstrebt, dann, so sagen die, dann kann man es erreichen, dass die Grenzen, die Staatsgrenzen, ihre Bedeutung verlieren. Dann ist es so, dass die Grenze zwischen beispielsweise, was nehmen wir denn mal, zwischen Deutschland und Belgien, Nordrhein-Westfalen und Belgien halt, dass die praktisch keine große Bedeutung mehr hat. Ist heute schon so, wenn ich von Köln aus nach Westen fahre, plötzlich sehen die Schilder anders aus, aber ansonsten kontrolliert werde ich doch kaum noch. Ne? Ja, die Grenzen verlieren also wirklich an Bedeutung. Ja, und gemäßigt Völkische sagen, wenn die Grenzen an Bedeutung verlieren und wir noch ein zweites Moment installieren können, nämlich das Moment, dass solche Volksgruppen wie die deutsche Volksgruppe in Belgien, dass die ihr Volkstum ausleben dürfen, dass die dabei vielleicht auch gefördert werden, also dass die deutsche Schulen kriegen und deutsche Trachtengruppen gründen dürfen und deutsche Literaturvereine und sowas, dann haben die ja ihr Deutschtum und dann leben die halt jenseits einer nicht mehr von großer Bedeutung seienden Grenze. Aber das ist dann nicht mehr so schlimm, denn die können sich dann mit ihren Kulturveranstaltungen und mit ihren Schulen und vielleicht mit Autonomierechten eng an Deutschland anlehnen, ohne wirklich staatlich zu Deutschland gehören zu müssen. Man kann also, das sagen gemäßigt Völkische, so eine Art, das ist jetzt mein Ausdruck, informelle Vereinigung sämtlicher dieser grün schraffierten Gebiete innerhalb Europas hinkriegen. Die Formulierung, mit der es ein Burschenschafter mal formuliert hat, lautet so, Zitat, vor allem gilt es, unserer Jugend klarzumachen, dass unser Vaterland nicht allein aus der Bundesrepublik besteht, und ein Verständnis für die viel umfassendere deutsche Kulturnation in allen ihren Teilen zu wecken. Die deutsche Kultur reicht bis an die Memel, das kann keiner abstreiten, und sie reicht im Westen bis an die Maas. Elsass-Lothringen und Eupen-Malmedy, dieser Teil Belgiens, gehören mit dazu. Es ist ein Traum, aber doch erstrebenswert, ein Europa, in dem die Völker friedlich und demokratisch geleitet nach ihrer eigenen Art miteinander leben und Grenzen nur noch Verwaltungsbereiche einteilen. In einem solchen Europa soll und kann ein Deutschland sein. Ein Deutschland im Sinn von ein geeinigtes Deutschland. Das ist so die Utopie von Gemäßigtvölkischen. Sie läuft hinaus auf ein geeintes Europa mit einem Deutschland in der Mitte, das de facto von seinem Einfluss her um einiges größer ist als das heutige Staatsgebiet, das also das geeinte Europa dann dominiert und zu einem stark deutsch dominierten, noch stärker als heute deutsch dominierten Europa macht. Das wäre also die Vision von Gemäßigtvölkischen. Auch eine Vision, die einen klaren völkischen Charakter hat und auf deutsche Hegemonie zielt. Radikalvölkische sagen nun, das ist ja alles gut und schön, diese Weicheierei da mit Grenzen auf und so, wir wollen aber trotzdem lieber einen starken Nationalstaat, weil wir finden starke Nationalstaaten klasse, und wir wollen auch einen starken deutschen Nationalstaat, und wir wollen natürlich eigentlich letztlich auch einen starken deutschen Nationalstaat, wo irgendwie am besten diese grünschraffierten Gebiete dazugehören. Nun stellt sich natürlich die Frage, wie macht man das? Auch Burschenschaften ist klar, dass es keine militärische Lösung mehr geben kann, vielleicht auch gar nicht mehr geben soll. Aber es gibt ein Beispiel dafür, wie sowas erreicht werden könnte. Und an dem Beispiel haben in den 60er Jahren Burschenschafter tatkräftig mitgewirkt. Das Beispiel betrifft Norditalien, hier dieses Gebiet, Südtirol. In Südtirol gab es in den 60er Jahren eine Autonomiebewegung. Die Deutschsprachigen dort, die deutschsprachige Bevölkerung, die wollte tatsächlich mehr Autonomierechte, die wollte mehr selbst entscheiden können, und zwar mehr deutsche Schulen haben, auf ihren Ämtern Deutsch sprechen können, vor Gericht Deutsch sprechen können, möglichst viel auf Deutsch machen können halt. Und sie hatte da weitgehende Autonomieforderungen. Burschenschafter haben damals gesagt, das ist total klasse, da gibt es Leute, die gehen auf die Barrikaden für Deutschtum. Und das ist in unserem Sinne. Wenn es uns gelingt, das zu radikalisieren, die Leute ein bisschen zu pushen, dann kriegen wir die vielleicht dahin, dass sie irgendwann auch sagen, okay, wir wollen den Anschluss an Österreich und wir wollen dann vielleicht den Anschluss an Deutschland haben. Das war die Idee, die radikalvölkische Burschenschafter damals verfolgt haben. Burschenschafter haben damals unter anderem damit radikalisiert, dass sie Bombenanschläge durchgeführt haben. Und zwar Bombenanschläge vor allem auf Strommasten. Auf Strommasten deswegen, weil mit diesen Strommasten italienische Industriebetriebe versorgt wurden. Also italienische im Sinn von im Besitz von Menschen befindlich, die Italienisch sprechen und nicht Deutsch. Und diese Industriebetriebe wollten Burschenschafter möglichst lahmlegen, möglichst unbenutzbar machen, sodass diese italienische Industrie abzieht und da das Deutschtum eben freie Bahn hat. Burschenschafter haben Strommasten in die Luft gejagt, Burschenschafter haben auch Kofferbomben in Züge gestellt. Das ist keine Erfindung von Islamisten, sondern eventuell eine Erfindung von Burschenschaftern der 60er Jahre in Norditalien, deutschen Burschenschaftern übrigens aus Deutschland. Das ist so weit gegangen, dass dieser völkische Terrorismus, so muss man das bezeichnen, schließlich eskaliert ist. Der brutalste Anschlag ist schließlich 1967 durchgeführt worden an einem Grenzübergang zwischen Italien und Österreich. Da haben Burschenschafter mal wieder einen Strommast in die Luft gejagt. Sie haben aber noch einen Minengürtel um diesen in die Luft gejagten Strommast drumherum gelegt, sodass 4 oder 5, ich weiß es nicht mehr genau, italienische Polizeibeamte in die Luft geflogen und umgekommen sind, als sie am Tatort aufgetaucht sind. Wegen dieses 4- oder 5-fachen Mordes sind in Italien 3 Burschenschafter verurteilt worden. Einer ist tot, 2 weitere leben bis heute in der Bundesrepublik im Exil, werden nicht ausgeliefert, obwohl gegen sie in Italien lebenslängliche Haftstrafen, also Urteile vorliegen, die auf lebenslängliche Haftstrafe lauten. Das war der Versuch in den 60er Jahren, mithilfe von so einer Radikalisierungspolitik eine Autonomiebewegung, eine deutsch-völkische Autonomiebewegung zu radikalisieren und zu Anschlussforderungen zu kriegen. Kannst du das nächste Bild machen? möglicherweise, ja, PDF dazwischen. Ja, genau, das ist ein Flugblatt, nicht 60er Jahre, sondern Ende der 90er Jahre in Marburg ausgeteilt. Es geht um den Freiheitskampf in Südtirol. Der Referent ist ein gewisser Dr. Rigolf Hennig, auch bekannt als ein zentraler Vertreter extrem rechter Politik in Niedersachsen. Motto hier unten: Ich spreng den Mast von Südtirol, den Bahnhof von Trient, Bericht eines aktiven Zeitzeugen. Da führt sich die Burschenschaft Rhein-Franken-Marburg Ende der 90er Jahre an, übrigens genau zu einem Zeitpunkt, wo sie dabei ist, Vorsitzende Burschenschaft der Deutschen Burschenschaft zu werden, also praktisch Chefburschenschaft für ein Jahr ist das immer. Also zu einem Zeitpunkt, wo sie eine sehr repräsentative Funktion hat. Da leistet die sich sowas. Das ist auch überhaupt keine Ausnahme. Es hat was Ähnliches schon ein paar Jahre vorher gegeben, nämlich im Jahr 1991, da gab es eine große öffentliche Feierveranstaltung des Dachverbandes Deutsche Burschenschaft, Festrede, alles pompös, Presse dabei. Ein Redner sagt: Halten wir uns für die ostdeutschen Gebiete, der meint Teile Polens, also die grün schraffierten Gebiete rechts auf der Karte von vorhin, halten wir uns für die ostdeutschen Gebiete insgesamt das Modell Südtirol vor Augen. Zitat Ende. Und dann beschreibt er das noch für ein bisschen weiter. Er sagt: Ja, in Schlesien, warum soll das da nicht mal so gehen wie in Südtirol? In Südtirol, da hat es ja fast geklappt, vielleicht klappt es beim nächsten Mal. Und vor 3 Jahren gab es so ein gewisses Highlight, das eigentlich nur für Insider ein Highlight war, aber Burschenschafter gehören in dem Fall zu Insidern. Es gab eine Vortragsveranstaltung bei der Burschenschaft Normannia Heidelberg. Da wurde auch ein Vortrag über Südtirol gehalten, nicht von Rigolf Hennig, der offensichtlich nur den Bahnhof gesprengt hat, sondern von Erhard Hartung und Peter Kienesberger. Das sind die beiden, von denen ich gerade erzählt habe, dass sie in Italien zu lebenslänglich verurteilt sind und bis heute in Deutschland im Exil leben. Übrigens nicht nach Italien einreisen dürfen, weil sie sonst im Knast landen. Ja, wenn man sich diese Strategien zur Durchsetzung von Territorialanschlüssen reinzieht, dann ist es überhaupt nicht verwunderlich, dass solche Burschenschafter durchaus auch enge Kontakte zur extremen Rechten haben, um es sehr vorsichtig zu formulieren, oder selbst extrem rechte Politik betreiben. Das nächste Bild, das wäre dann auch das letzte, das zeigt den Jürgen Gansel. Jürgen Gansel hat inzwischen eine gewisse Bekanntheit erreicht, weil er in Dresden für die NPD im Landtag sitzt und da irgendwelche finsteren Geschichten über angebliche Bombenholocausts in Dresden äußert. Jürgen Gansel ist schon lange in der NPD mit dabei, ist Burschenschafter bei der Burschenschaft Restensia Rugia in Gießen, ist eins der zentralen oder eins der meiner Einschätzung nach wichtigsten oder auch zukünftig wichtigsten Mitglieder der NPD in Sachsen auf jeden Fall, vielleicht sogar auch auf Bundesebene ein Burschenschafter. Man kann mit anderen Parteien weitermachen, man könnte mit Medien weitermachen, vielleicht mit einer Partei noch, mit den Reps. Das ist deswegen besonders lustig, weil es bei den Reps vor kurzem einen Führungsstreit gab. Der Führungsstreit wurde ausgetragen zwischen Rolf Schlierer, der Vorsitzender war und bis heute ist, und einem gewissen Björn Clemens. Rolf Schlierer ist Burschenschafter bei der Burschenschaft Germania Gießen. Der Björn Clemens, der den Rolf Schlierer vom Chefposten verdrängen wollte, ist ein Burschenschafter von der 30 Kilometer entfernten Burschenschaft Rhein-Franken-Marburg. Es war also ein Zweikampf zwischen Burschenschaftern, der bei den Reps ausgetragen wurde. Björn Clemens hat verloren, macht jetzt bei der nächsten möglicherweise großen Partei der extremen Rechten mit, nämlich bei einer von diesen neuen Pro-Parteien in Pro-NRW. Da trifft er übrigens witzigerweise auf einen Regensburger, nämlich auf den Markus Wiener, der bei Pro-Köln mit dabei ist und Mitglied der Burschenschaft Fortuna Prag zu Regensburg. Noch Fragen? Anmerkungen? Und möchte mich nochmal ganz herzlich bei Jörg Konau bedanken.